1968. Informierte lassen sich nicht uniformieren. Es sind nicht mehr nur die Söhne des Bürgertums, die an den Universitäten studieren. Die neue Studenten- und Studentinnengeneration wird hellhörig für die Ungerechtigkeiten in der Welt. Der grausame Krieg der USA in Vietnam, die Atombombengefahr, die alten Nazis auf Professoren, Beamten und Richterposten, das muffige Kulturleben, die soziale Ungleichheit, die Niederschlagung der Demokratiebewegung in der Tschechoslowakei durch sowjetische Truppen, all das erregt ihre Gemüter und fordert sie zum Protest heraus.